gesplittert auf den Kopf des Kindes vor deinen blinden Augen. Die eine Hälfte fliegt nach links, die andere nach rechts. Einer fliegt schon nach oben, ein Unterkörper tief nach unten. Und zur selben Zeit willst du gern auf Totenfeste toben. Wohin Führungsanspruch wird sie führen, in allen Kriegen immer wieder. Um am eigenen Leibe sich zu laden, was wir ihnen vorgespielt haben. Und täglich weiter antun werden, ein Wille wie den Menschen unbegründet sterben. Eine Granate splittert auf den Kopf des Kindes vor deinen blinden Augen. Die eine Hälfte fliegt nach links, die andere nach rechts. Einer fliegt schon nach oben, ein Unterkörper tief nach unten. Und zur selben Zeit willst du gern auf Totenfeste toben. Wenn sie dann niederknien beten, wird ihnen erst schon einfallen, was sie zu ändern gehabt hätten, um immer wieder nicht zu fallen. Wir wollten einfach Freude haben und Party machen, Konzert reisen, in einem Restaurant nach Homing speisen, ein Fußballspiel und dann nicht ficken. Ja, euer Himmel ist dafür der rechte Ort. Kann sich der Terror immer weiter fort. Ja, euer Himmel ist dafür der rechte Ort. Kann sich der Terror immer weiter fort. Ja, euer Himmel ist dafür der rechte Ort. Eine Granate splittert auf den Kopf des Kindes vor deinen blinden Augen. Die eine Hälfte fliegt nach links, die andere nach rechts. Einer fliegt schon nach oben, ein Unterkörper tief nach unten. Und zur selben Zeit willst du gern auf Totenfeste toben.